Damals wurde dem Volk aus dem Buche Moses vorgelesen, und es fand sich darin geschrieben, dass kein Ammoniter oder Moabiter jemals der Gemeinde Gottes angehören dürfe, weil sie den Israeliten nicht Brot und Wasser entgegenbrachten und Bileam gegen sie dingten, damit er sie verfluche, welchen Fluch unser Gott jedoch in Segen wandelte. Und als sie das Gesetz vernahmen, sonderten sie alle Fremden von Israel ab. Vorher aber hatte der Priester Eliasib, ein Verwandter des Tobia, der bei den Zellen des Tempels unseres Gottes angestellt war, diesem eine große Zelle eingerichtet. Dorthin hatte man ehedem immer das Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, Sänger und Torhüter, sowie die Hebegaben für die Priester getan. Aber während sich alles dies zutrug, war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahre des Artasasta, des Königs von Babel, hatte ich mich zum Könige begeben. Nach einer gewissen Zeit erbat ich mir vom König Urlaub, und als ich nach Jerusalem kam, da gewahrte ich den Frevel, den Eliasib begangen hatte, indem er Tobia in den Vorhöfen des Tempels Gottes eine Zelle einrichtete. Das ärgerte mich schwer, und so warf ich alles Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus und ordnete an, dass man die Zellen reinigte, sodann brachte ich die Geräte des Tempels Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch, wieder hinein. Ich erfuhr aber auch, dass die Abgaben für die Leviten nicht abgeliefert worden waren, so dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst zu versehen hatten, ein jeder auf sein Landgut entwichen waren. Da machte ich den Vorstern Vorwürfe und sprach, weshalb hat man den Tempel Gottes im Stiche gelassen? Und ich rief sie zusammen und stellte sie wieder auf ihren Posten. Alle Juden aber brachten den Zehnten vom Getreide, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich beorderte über die Vorratskammern den Priester Selemja und Zadok, den Schriftgelehrten, und Pedaja von den Leviten, und zu ihrer Unterstützung Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias, denn diese galten für zuverlässig, und ihnen lag es ob, ihren Brüdern auszuteilen. Gedenke mir dies, mein Gott, und tilge nicht aus deinem Gedächtnis die Wohltaten, die ich dem Tempel meines Gottes und dem Dienst an ihm erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich in Juda welche, die am Sabbat die Keltern traten und Getreidehaufen einbrachten, und andere, die Esel beluden, und zwar auch mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei sonstiger Ware, und sie am Sabbatage hineinbrachten nach Jerusalem. Und ich verwarnte sie, wenn sie Lebensmittel verkauften. Und die Tyrie, die sich darin angesiedelt hatten, brachten Fische und allerlei Ware hinein und verkauften sie am Sabbat an die Juden zu Jerusalem. Da machte ich den jüdischen Edeln Vorwürfe und sprach zu ihnen, wie könnt ihr doch so unrecht handeln, dass ihr den Sabbat entweiht? Haben nicht eure Väter ebenso gehandelt, so dass unser Gott über uns und diese Stadt all dieses Unglück bringen musste? Ihr aber vermehrt noch den Zorn Gottes über Israel, indem ihr den Sabbat entweiht. Und sobald es vor Sabbatsanbruch in den Toren dunkel wurde, befahl ich, dass die Türen geschlossen würden, und weiter befahl ich, dass man sie nicht eher wieder öffnen dürfe als nach dem Sabbat. Und ich stellte einige von meinen Leuten an die Tore, dass am Sabbatage keine Ware hereinkäme. Da verbrachten die Kaufleute und die Verkäufer von allerlei Marktware die Nacht draußen vor Jerusalem, einmal und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, was sitzt ihr da des Nachts vor der Mauer? Wenn ihr's nochmals tut, so werde ich Hand an euch legen. Seit der Zeit kamen sie nicht mehr am Sabbat. Auch befahl ich den Leviten, dass sie sich reinigen und dann kommen sollten, die Tore zu bewachen, um so den Sabbattag zu heiligen. Auch das gedenke mir, mein Gott, und erbarme dich meiner nach deiner großen Gnade. Auch besuchte ich zu jener Zeit die Juden, welche Weiber aus Asdod, Ammoniterinnen und Moabiterinnen heimgeführt hatten. Deren Kinder redeten zur Hälfte astoditisch oder entsprechend der Sprache des betreffenden Volks und verstanden nicht, judäisch zu reden. Und ich machte ihnen Vorwürfe und fluchte ihnen, ja, ich schlug und raufte einige von den Männern und beschwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und von ihren Töchtern keine für eure Söhne und für euch selbst nehmen. Hat nicht ihretwegen Salomo, der König von Israel, gesündigt? Unter allen den vielen Völkern gab es keinen König wie er, und also ward er von seinem Gotte geliebt, dass ihn Gott zum König über ganz Israel machte. Aber auch ihn verführten die ausländischen Frauen zur Sünde. Und nun müssen wir von euch hören, dass ihr all dieses große Unrecht begeht, euch an unserem Gotte zu versündigen, indem ihr ausländische Weiber heimführt? Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes des Hohenpriesters Eljasib, war ein Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, ihn vertrieb ich, um mich seiner zu entledigen. Gedenke ihnen, mein Gott, die Befleckungen des Priestertums und der heiligen Verpflichtung, die dem Priestertum und den Leviten auferlegt ist. Und so reinigte ich sie von allem ausländischen Wesen und stellte die Dienstordnung der Priester und der Leviten nach den Obliegenheiten eines jeden fest und die Einlieferung des Holzes zur festgesetzten Zeit und die der Erstlinge. Gedenke mir dies, mein Gott, zum Besten.